So let's slowly turn to Nehemiah 13. Schlagen wir langsam zu Nehemiah 13. Okay, let's pray. Und lass uns beten. Father in heaven, we thank you this morning. Vater im Himmel, wir danken dir heute früh. For who you are. Für wer du bist. For your word. Für dein Wort. Your kingdom that's coming. Dein Königreich, das kommt. That already lives in our hearts. Und was wir bereits in unserem Herzen lebt. For all you're doing in history. Für all das, was du tust in der Geschichte. And all you're leading up to. Und wo du es hinführst. With the return of your son Jesus. Hin auf deine Wiederkehr. And Lord, we thank you for being our Lord. Und wir danken dir, dass du unser Herr bist. And Father, we thank you for being our Father. Und dass du unser Vater bist. And we pray that we would live our lives in a worthy manner. Und wir beten, dass wir unser Leben in einer würdigen Weise leben werden. And we ask you to bless these words to our hearts this morning. Und wir bitten dich, dass du diese Worte in unser Herzen hineinsegnest. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Okay, this is our last message in the book of Nehemiah. Die letzte Botschaft in Nehemia. I hope it's going to be the crown jewel of the series. Und ich hoffe, dass die Krönung, die Kronjuwele der Serie wird. And we have the Lord's Supper this morning. Heute Abend haben wir Abendmahl. And it's a great theme for the Lord's Supper. Und es ist ein großartiges Thema für das Abendmahl. Okay, Father, bless these words, we ask once again. Noch einmal bitten wir, Vater, segne diese Worte. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Okay, Nehemiah 13, verse 23. Nehemia 13, Vers 23. I think this morning's message really is the key to the next 20, 30 years. Diese Botschaft heute früh ist der Schlüssel für die nächsten 20, 30 Jahre. If we can grasp this, wenn wir das nur verstehen können, then we will do well. Dann wird es uns dabei gut gehen. Verse 23. In those days I also saw that the Jews had married women from Ashdod, Ammon and Moab. Auch sah ich in jenen Tagen die Juden, die aschdotische, ammonitische und moabitische Frauen geheirateten hatten. As for their children, half spoke in the language of Ashdod, and none of them was able to speak the language of Judah. Und die Hälfte ihrer Kinder redete aschdotisch, und keines von ihnen konnte jüdisch reden, but the language of his own people. Sondern nur in der Sprache des einen oder des anderen Volkes. I watched the attitude of Nehemiah. Und schaut mal, welche Einstellung jetzt der Nehemia hat. Because for some, especially European Christians, it's going to be a bit shocking. Also für einige, speziell für die europäischen Christen, die wir sind, wird es ein bisschen schockierend sein. Verse 25. Vers 25. So I contended with them. Da ging ich mit ihnen ins Gericht. And cursed them. Und verfluchte sie. And struck some of them. Und schlug einige Männer von ihnen und raufte ihnen die Haare aus. It's amazing, huh? Erstaunlich. He went wild. Der ist wirklich wild geworden. And made them swear by God. Und ich beschwor sie bei Gott. You shall not give your daughters to their sons. Wenn ihr eure Töchter ihren Söhnen gebt. Nor take of their daughters for your sons. Or for yourselves. Und wenn ihr von ihren Töchtern für eure Söhne und für euch Frauen nehmt. Did not Solomon, king of Israel, sin regarding these things? Hat sich ihretwegen nicht schon Salomon, der König von Israel, versündigt? Yet among the many nations there was no king like him. Und einen König wie ihn hat es unter den vielen Nationen nicht gegeben. And he was loved by his God. Und er war geliebt. Von seinem Gott. And God made him king over all Israel. Und so hatte Gott ihn zum König über ganz Israel gesetzt. And here's our message this morning. Und hier kommt die Botschaft jetzt. Nevertheless, the foreign women caused even him to sin. Doch auch ihn haben die ausländischen Frauen zur Sünde verleitet. Do we then hear about you that you have committed all this great evil by acting unfaithfully against our God by marrying foreign women? Muss man nun auch von euch hören, dass ihr das gleiche große Unrecht begeht? Treulos gegen euren Gott zu handeln, gegen unseren Gott zu handeln? Even one of the sons of Joiada, the son of Eliashib, the high priest, was son-in-law to Sanballat the Horonite, so I drove him away from me. Und einer von den Söhnen Jojadas, des Sohnes Eliashibs, des Hohenpriesters, war der Schwiegersohn des Horoniters Sanballat. Den jagte ich von mir weg. Remember them, oh my God, because they have defiled the priesthood and the covenant of the priesthood and the Levites. Gedenke es ihnen, mein Gott, wegen der Verunreinigung des Priesteramtes und des Bundes der Priester und der Leviten. Thus I purified them from everything foreign and appointed duties for the priests and Levites, each in his task. Und so reinigte ich sie von allen Ausländischen, und ich stellte die Dienstordnung für die Priester und Leviten auf, für jeden in seinem Arbeitsbereich. And I arranged for the supply of wood at appointed times and for the first fruits. Und für die Lieferung des Brennholzes zu bestimmten Zeiten und für die Abgaben der Erstlinge. Remember me, O my God, for good. Gedenke meiner, mein Gott, zum Guten. End of the book. Ende des Buches. What's the issue here? Was ist da der Punkt? Are we not allowed to marry foreign wives? Ist es nicht erlaubt, jetzt eine ausländische Frau zu heiraten? We are all foreigners here. Wir sind alle Ausländer hier. And what is the issue here? Was ist hier der Punkt? The issue is worldly influence. Der Punkt ist weltlicher Einfluss. This is influence that it was antagonistic toward Israel. Das war ein Einfluss, der Israel entgegengesetzt war. I mean, these people, these kids were not even bilingual. Diese Leute, diese Kinder, sie waren nicht mehr zweisprachig. Like the mothers who were not Hebrews. Die Frauen, die nicht Hebräerin waren, just shut their kids right off of their Hebrew heritage. Sie haben sie einfach abgeschnitten von ihrem hebräischen Erbe. This would have devastating effects on the future of the nation. Das hätte zerstörerische Einflüsse gehabt auf die Zukunft der Nation. And Messiah was coming through the nation. Und der Messias sollte durch die Nation kommen. And Nehemiah wanted to preserve Israel. Und Nehemia wollte Israel bewahren. From annihilation. Von der Auslöschung. And this is a great principle for us. Und das ist ein großartiges Prinzip für uns. Look at verse 26 again. Schaut nochmal Vers 26. Did not Solomon, king of Israel, sin regarding these things? Hat sich ihretwegen nicht schon Salomo, der König von Israel, versündigt? Yet among the many nations there was no king like him. Und einen König wie ihn hat es unter den vielen Nationen nicht gegeben. And he was loved by his God. Und er war geliebt von seinem Gott. And so are we. Und so sind wir geliebt. And God made him king over all Israel. Und Gott hatte ihn zum König über ganz Israel and gesetzt. God has gifted us all with some special task. Und Gott hat uns beschenkt, jedem von uns mit einer speziellen Aufgabe. Nevertheless, the foreign women caused even him to sin. Doch auch ihn haben die ausländischen Frauen zur Sünde verleitet. And worldly influence can cause even the best Christians that exist to sin. Und weltlicher Einfluss kann selbst die besten Christen, die existieren, zur Sünde verführen. Turn with me to 1 Kings 11. Schlagt einmal zum 1. König 11. And you'll see a little bit about Solomon. Und dann könnt ihr ein bisschen sehen über Salomo. Verse 1. Now King Solomon loved many foreign women. Der König Salomo aber liebte viele ausländische Frauen. Verse 2. From the nations concerning which the Lord had said to the sons of Israel. Und zwar neben der Töchter des Pharaos, Moabitische, Ammonitische, Edomitische und so weiter, von den Nationen, von denen der Herr zu den Söhnen Israel gesagt hatte, ihr sollt nicht zu ihnen eingehen. 1 Kings 11:2. You shall not associate with them. Ihr sollt nicht zu ihnen eingehen. Neither shall they associate with you. Und sie sollen nicht zu euch eingehen. For they will surely turn your heart away after their gods. Für wahr, sie würden euer Herz ihren Göttern zuneigen. He had 700 wives. Er hatte 700 Frauen. Verse 3, and his wives turned his heart away. Und seine Frauen neigten sein Herz weg. Vers 4. For it came about when Solomon was old. Und es geschah zur Zeit, als Salomo alt geworden war. And if you read 2 Chronicles 10:4. Und wenn ihr 2. Chronik 10:4 lest. Solomon was a tyrant in his old age. Salomo war ein Tyrann in seinem Alter. his wives turned his heart away after other gods. Er neigten seine Frauen sein Herz anderen Göttern zu. And his heart was not wholly devoted to the Lord his God. So war sein Herz nicht ungeteilt mit dem Herrn, seinem as Gott. As the heart of David his father had been. Wie das Herz seines Vaters David. And then in 5 through 8 it mentions the gods that he worshipped. Und in Vers 5 bis 8 sind die Götter erwähnt oder die Göttinnen erwähnt, die er anbetete. Can you imagine Solomon worshipping idols? Könnt ihr euch das vorstellen? Salomo, er betete Götzen an. It's unbelievable. Unfassbar. God spoke to him twice personally. Gott sprach zu ihm zweimal ganz persönlich. He heard the voice of God audibly. Er hörte die Stimme Gottes. Es war für ihn hörbar. And at the end he worships other gods. Und doch am Ende betet er andere Götter an. And because of this God ripped the kingdom away from him. Und deswegen hat ihm Gott das Königreich entrissen. But not in his day. Aber nicht zu seinen Zeiten. In his son's time he split the kingdom. Zu den Tagen seines Sohnes, da spaltete er das Königreich. And this is a great example for us. Und das ist ein großes Beispiel für uns, ein wichtiges Beispiel. What happens? What is the process of this? Was geschieht da? Was ist da der Prozess? Why is it that so many Christians who have or people who have been saved? Warum geschieht das, dass so viele Christen, die doch errettet wurden? We get saved. We have a fire for God. Wir werden errettet. Wir haben ein Feuer für Gott. We serve God. Wir dienen Gott. Some to even great extents. Und manchen sogar in großem Ausmaß. And then soon, maybe 10 or 15 or 20 years later, they're back in the world. Aber dann schon bald, vielleicht 10 Jahre, 15 Jahre später, befinden sich wieder in der Welt. As though they had never been saved. Als wenn sie nie gerettet worden There's wären. There's a process here. Da gibt es einen Prozess. It can happen to us. It can happen to all of us. Das kann auch mit uns passieren. Das kann uns allen passieren. What happened to Tseige? Was geschah mit der CEG? We had such a hope that they would continue to grow. Wir hatten so eine Hoffnung, dass sie weiterhin wachsen würden. And be a light to the city. Ein Licht wären für die Stadt. Meine Güte, what happened to them? Oh my God, what happened to them? The same thing that happened to Solomon. Das gleiche, was mit Salomo passiert ist. Can happen to us. Das kann auch uns passieren. We underestimate the power of worldly influence. Wir unterschätzen die Macht von weltlichem Einfluss. Now watch this. What is the power of our life? Worin besteht die Kraft unseres Lebens? It is that we walk in the Spirit. Das besteht darin, dass wir im Geist wandeln. Galatians 5:16. Galater 5, 16. When we first got saved, we were right in the Spirit. Als wir errettet wurden, waren wir direkt im Geist. We received the Lord and God filled us. Wir haben den Herrn empfangen und Gott hat uns gefüllt. And we thought, wow. Wir haben gedacht, wow. Give me a donkey and I'll march into Jerusalem. Gib mir einen Esel und ich werde in Jerusalem einziehen. I will conquer the world for Jesus. Ich werde die Welt erobern für Jesus. We were so filled with his spirit. Wir waren so gefüllt mit seinem Geist. We felt like we were supernatural. Wir haben uns so gefühlt, als wären wir ganz übernatürlich. And we were. Und wir waren das. And if we walk in the spirit, we will not fulfill the lusts of the flesh. Und wenn wir im Geist wandeln, werden wir die Lust des Fleisches nicht erfüllen. This is the key to the Christian life. Und das ist der Schlüssel zum christlichen Leben. But the key is the problem is we need to continue to be filled with the Spirit. Aber das Problem besteht darin, dass wir doch weiterhin auch mit dem Geist gefüllt sein müssen. And how what is the process of being filled with the Spirit? Aber wie funktioniert das? Was ist der Prozess? How do we walk in the Spirit? Wie wandeln wir im Geist? We talked about it last week about the honoring the Sabbath day. Und wir haben darüber letzte Woche gesprochen, was es heißt, den Sabbat zu heiligen. And there's five reasons. Und da gibt es fünf Gründe. Why we should honor the Sabbath. Warum wir den Sabbat ehren sollten. And these five reasons are five purposes in our life. Und diese fünf Gründe sind auch fünf Zwecke in unserem Leben. And when we walk in these five purposes, we walk in the Spirit. Und wenn wir in diesen fünf Zwecken auch für uns wandeln, dann wandeln wir im Geist. We worship God. Wir beten Gott an. We fellowship with each other. Wir haben Gemeinschaft miteinander. And of course with God. Und natürlich mit Gott. We are discipled. Wir werden Jünger. We have ministry. Wir haben einen Dienst. And we have a mission. Und wir haben auch eine Mission. Now, when we begin to associate with worldly influence. Wenn wir anfangen, uns da mit weltlichem Einfluss zu verbinden. We have to be so careful. Dann müssen wir so vorsichtig sein. It's not that we break contact with people from the world. Das bedeutet nicht, dass wir jetzt alle Kontakte abbrechen mit Menschen, die aus der Welt kommen. But then, like Paul said in 1 Corinthians 5, we'd have to leave the world. Denn dann sagt der Paulus im 1. Korinther 5, wir müssen dann die Welt verlassen. You can't break contact with worldly people. Wir können den Kontakt zu weltlichen Leuten nicht abbrechen. They're everywhere. Die sind ja überall. Even in the church. Selbst in der Gemeinde. But we have to beware of what is infectious. Aber wir müssen da Acht haben auf das, was da an Infektionen auslösen kann. What is contagious? Was ist da ansteckend? That we would influence them rather than they would influence us. Dass es eher so ist, dass wir sie beeinflussen, als dass sie uns beeinflussen. Now in Judges chapter 16. In Richter Kapitel 16. We have the story of Samson. Da findet sich die Geschichte von Samson. And Samson and Solomon are so alike. Und Samson und Salomon, die sind so ähnlich. Where they started out so well. Die haben so gut begonnen. And they're both listed in Hebrews 11. Und sie werden beide in Hebräer 11 aufgezählt. As heroes of the faith. Als Helden des Glaubens. Solomon's there, right? He's not in there. Solomon ist nicht dort. Samson is there. Aber Samson ist dort. Solomon could have been there. Salomon hätte dort sein können. David is there. David ist dort. What happened to these guys? Was geschah mit diesen Leuten? You look at Samson's life. Du schaust dir das Leben von Samson an. A hero of the faith. Ein Held des Glaubens. And then he meets Delilah. Und dann trifft Delilah. She speaks of the world. Sie spricht von der Welt. And she comes into his life. Sie tritt in sein Leben hinein. And he gives himself over to her. Und er gibt sich selbst ihr hin. And she wants to know his secret. Und sie möchte sein Geheimnis erfahren. The secret of his strength. Das Geheimnis seiner Stärke. What is the secret of our strength? Was ist das Geheimnis unserer Stärke? So she begins to ask him. So fängt sie an zu bohren. Tell me, what is the secret of your strength? Sag mir doch, was ist das Geheimnis deiner Stärke? Remember, Psalm 25:14 says that the secret of the Lord is with those who fear him. Psalm 25:14. Das Geheimnis der Stärke. Oh, sorry. The secret of the Lord. Das Geheimnis des Herrn ist bei denen, die ihn fürchten. With those who fear him. Bei denen, die ihn fürchten. There is a secret. Da gibt es ein Geheimnis. To the Christian life. Ein Geheimnis im christlichen Leben. There is a secret to our strength. Da gibt es ein Geheimnis in unserer Stärke. And the world wants to destroy that secret. Und die Welt möchte dieses Geheimnis zerstören. Just like Delilah wanted to destroy Samson's secret. So wie Delilah das Geheimnis von Samson zerstören wollte. And that secret is what we talked about last week. Und das ist genau das Geheimnis, worüber wir sprachen letzte Woche. That secret is God's rest. Dieses Geheimnis ist Gottes Ruhe. The Sabbath rest principle. Das Prinzip der Sabbatruhe. Is the secret of God. Ist das Geheimnis Gottes. In 1 Kings chapter 5 verse 4. Im 1. Könige 5 Vers 4. When Solomon was king. Als Salomo König war. There was peace there, it says there was rest on every side. Da heißt es, dass da Ruhe war an jeder Seite. On every side. Auf jeder Seite. And that was because of his dad David. Und das war wegen seinem Vater David. Solomon was living in the momentum of his father. Salomo lebte in dem Schwung seines Vaters. Rest on every side. Ruhe an jeder Seite. This is the secret of the Lord. Das ist das Geheimnis des Herrn. And as we live in this faith rest principle. Und wenn wir dann in diesem Prinzip der Glaubensruhe leben. And we honor the Sabbath day principle. Und wir ehren das Prinzip des Sabbats. We have power. Dann haben wir Kraft. Nothing can stop us. Nichts kann uns stoppen. Because here we are on the Sabbath day. Hier haben wir Sabbat. We are being built up. Wir sind aufgebaut. We are worshiping our God. Wir beten unseren Gott an. The living God together. Den lebendigen Gott gemeinsam. God is moving in our midst. Gott bewegt sich in unserer Mitte. We are fellowshipping with each other. Wir haben Gemeinschaft miteinander. We are taking notes and learning his eternal word. Wir machen Notizen und wir lernen sein ewiges Wort. We are ministering to each other. Und wir dienen einander. And we're on a mission. Und wir haben eine Mission. And we're walking in the Spirit. Und wir wandeln im Geist. But the secret of this whole thing is that we are resting. Aber das Geheimnis in allem ist doch, dass wir darin Ruhe haben. God is doing it. Gott tut dies. We are not doing it. Wir machen es nicht. God is. Gott tut dies. In Hebrews 4:1. Hebräer 4:1. You can turn there. We read. Schlag einmal dahin. And then we go back to Samson. Remind me. Und dann kommen wir zurück zu Samson. Erinnert mich daran. Hebrews 4:1. Look at this. Hebräer 4:1. Therefore, let us fear. Deshalb lasst uns fürchten. Let us fear while a promise remains of entering his rest. Fürchten wir uns nun, dass nicht etwa da die Verheißung in seine Ruhe einzugehen noch aussteht? Why should we fear? Warum sollten wir uns fürchten? Because we could end up like Solomon. Weil wir könnten ja so enden wie Salomo. We could end up like Samson. Wir könnten so enden wie Samson. We could end up like Saul. Wir könnten so enden wie Saul. Or like Demas. Oder wie Demas. Let us fear while a promise remains of entering his rest. Fürchten wir uns nun, dass nicht etwa, da die Verheißung in seine Ruhe einzugehen noch aussteht. Any one of you may seem to come short of it. Jemand von euch als zurückgeblieben erscheint. Wow. For indeed we have had good news preached to us. Denn auch uns ist eine gute Botschaft verkündigt worden. Just as they also. Wie auch jenen. But the word they heard. Aber das gehörte Wort. And this is part of worship. Und es ist ein Teil der Anbetung. Hearing the word. Das Wort zu hören. The word that they heard did not profit them. Aber das gehörte Wort nützte jenen nicht. Because it was not united by faith in those who heard. Weil es bei denen, die es hörten, sich nicht mit Glauben verband. For we who have believed enter that rest. Wir gehen nämlich in die Ruhe als die, die geglaubt haben. You can read the rest. Und ihr könnt den Rest lesen. Back to Samson. Zurück zu Samson. Samson has a secret. Samson hat ein Geheimnis. He has strength from God. Er hat Stärke von Gott. He does things effortlessly. Er tut Dinge einfach ohne irgendwelche Anstrengung. So Delilah says, "Please, Samson, give me the secret of your strength." Delilah bettelt und sagt, bitte Samson, gib mir doch das Geheimnis deiner Stärke. And he says, "Okay, if you tie me with seven weeds or reeds or something." Also, wenn du mich bindest mit 7 Stricken. They gotta be fresh. Die müssen frisch sein. That's the secret. Das ist das Geheimnis. Then I'll have no strength. Dann habe ich keine Kraft mehr. So she ties him up really good. Like, und sie tut ihn jetzt festbinden. Sehr, sehr gut. And then she says, "Samson, the Philistines are here." Samson, die Philister kommen. And he broke them, it says. Und er zerriss sie. Like a thread is broken when you put a match to it. Just also nothing. Wie ein Strick sich wie wenn er reißt, praktisch wenn du einen Streichholz dran hältst. Do you ever have a piece of thread and you put a match to it? Ein like Faden, nothing. Just Streichholz like, dran und weg ist I es. Mean, she tied him really good. Sie hat ihn ja sehr, sehr gut festgebunden. And he just went. Und er hat einfach so gemacht. It was no even effort. He didn't even have to go like. Ohne jegliche Anstrengung. It just was. Angst zu haben und von der Furcht des Herrn abzuweichen. The fear of the Lord is that we are convinced. Die Furcht des Herrn ist, dass wir überzeugt sind davon. In the goodness of God. Dass Gott gut ist. So much. Und dass wir so sehr davon überzeugt that sind. We can dare to live selflessly. Dass wir es wagen können, selbstlos zu leben. And the devil says, "You don't believe that." Der Teufel sagt, das glaubst du doch Look nicht. What happened this week. Schau, was diese Woche geschehen you ist. You don't believe that, do you? Du glaubst es doch nicht, oder? You're all alone. Du bist doch ganz allein. Yeah, I am. Oh boy. Oh, ich bin so allein. Das stimmt, ja. But the Sabbath day is coming. Aber der Sabbat kommt. If we honor the Sabbath day principle, wenn wir das Sabbatprinzip heiligen, we will be renewed and strengthened. Dann werden wir erneuert sein und gestärkt and sein. And untouchable. Wir werden unberührbar sein. But the devil attacks our rest. Aber der Teufel ergreift unsere Ruhe an. He attacks the Sabbath. Er greift den Sabbat an. Get those people to detach themselves. Bring die Leute dazu, dass sie sich from assembling together, dass sie aufhören, sich zu versammeln. Don't let them see each other. Lass sie nicht einander sehen. Don't let them see the church together. Lass sie nicht die Gemeinde zusammen sehen. Isolate them. Isoliere sie. Away from each other. Weg voneinander. So Delilah is pressing Samson. Die Delilah, sie bedrängt den Samson. Day after day after day. Tag für Tag. And he underestimates how powerful this worldly influence is. Und er unterschätzt, wie mächtig dieser weltliche Einfluss ist. It's like some of us. Wie einige von uns. We have colleagues, we have friends. Wir haben Kollegen, wir haben Freunde. That's wonderful. Wunderbar. But you have to discern when enough is enough. Du musst aber Unterscheidungsvermögen haben, wenn genug genug ist. And this person is pulling me down. Und diese Person, sie reißt mich hinunter. This person always has something for me to do on a Sunday morning. Die Person hat immer etwas für mich zu machen, immer am Sonntag früh. This person is filling my life with things. Diese Person, sie füllt mein Leben mit Dingen. So that I am transgressing. So dass ich ein Übertreter bin. The Sabbath day principle. Ich übertrete das Sabbatsprinzip. And the Sabbath rest principle. Und das Prinzip der Sabbatruhe. I don't even know who I am anymore. Ich weiß gar nicht mehr, wer ich eigentlich bin. That's exactly it. Genau, das ist es. And she pressed him and pressed him. Und sie bedrängte ihn und sie bedrängte ihn. And finally he was so exhausted by her. Und schließlich war er so erschöpft von ihr. That he finally told her. Dass er es ihr schließlich sagte. And he said. Und er sagte. I'll tell you the secret. Ich sagte das Geheimnis. I'm a Nazarite. Ich bin ein Nazarener. Which means I've made a covenant with God. Es bedeutet, ich habe einen Bund mit Gott geschlossen. From when I was young. Als ich klein war schon. From when I was a child. Als ich noch ein Kind war. A razor has never touched my hair. Nie hat ein Schermesser mein Haar berührt. My hair has never been cut. Mein Haar wurde nie geschnitten. What does that speak of? Wovon spricht das? It speaks of rest. Es spricht von Rast. I mean, someone doesn't have to cut their hair and doesn't ever has to work, right? Also, wenn jemand nie sein Haar schneidet, muss er doch nicht arbeiten. It's just everywhere. The hair is everywhere. It's das not Haar an ist überall. Someone who's hard working cuts it high and tight, you know. Also, wer hart arbeitet, der schaut, dass es schön geschnitten ist. Right? I mean, you can't get your hair in the way. Du kannst jetzt dein Haar nicht im Weg haben. Am I exaggerating this thing? Aber tue ich doch übertreiben hier. I think it speaks of rest. Ich glaube, es spricht von einer Rast. It's like in some cultures. Wie in einigen Kulturen. People overeat. Menschen essen zu viel. Because it speaks of rest. Es spricht ja von ihrer Honestly, Ruhe. Honestly, there are some cultures right here today. Und es gibt auch heute hier Kulturen so. I'm not going to mention which ones they are. I know which ones they are. Ich werde nicht erwähnen, welche das sind. But grandma likes to be really fat. Aber die Großmutter mag es ein bisschen dicker Because sein. Fatness speaks of the fact that she doesn't have to work. Sie ist ein bisschen dicker und das spricht von der Tatsache, dass sie nicht arbeiten muss. Right? And the fact that she rests. Und dass sie da Ruhe hat. And I think it's the same thing with this vow. Und ich glaube, das ist das gleiche mit diesem Bund, mit diesem Schwur. My hair has never been cut. Mein Haar wurde nie geschnitten. I am in unbroken fellowship with my God. Ich bin in einer Beziehung, die nicht gebrochen werden kann mit Gott. Resting with my God. Ich ruhe mit meinem Gott. And he told her the secret. Und er erzählt ihr das Geheimnis. And what does she do immediately? Und was macht sie sofort? But she betrays him. Sie verrät ihn. And this is what the world does. Und genau das tut die Welt. The world will always betray us. Und die Welt wird uns immer verraten. What is the world saying? Was sagt da die Welt? The world says, I have so much to offer you. Die Welt sagt, ich habe dir so viel anzubieten. That you cannot afford. Was du dir ja gar nicht leisten kannst. To not be selfish. Dass du es gar nicht leisten kannst, da selbstlos zu sein. Do you see everything out there that you can have? Siehst du da alles, was da ist, was du haben kannst? The world is before you. Die Welt liegt dir zu Füßen. Go for it. Na, schon los. There's too much out there. Da gibt's doch viel zu viel. You can't be selfless and trust God. Was verpassen könntest du? Du kannst doch nicht selbstlos sein und Gott vertrauen. It's before you. Go for it. Es liegt doch direkt da zu Füßen. And this is the spirit of the world. Und das ist der Geist der Welt. This is the influence that comes. Das ist der Einfluss, der kommt. Don't trust God. Vertrau doch nicht Gott. Go for it. It's yours. Nun los, ist doch deins. Don't pray about it. Gar nicht erst beten, warum Come denn? On, go for it. Nun los, auf. So he told her his secret. So erzählte er ihr das Geheimnis. And while he was sleeping on her lap, und als er da schlief auf ihrem Schoß, she brought in the Philistines. Brachte sie die Philister. She brought in this one guy and he cut his hair off. Und da kam dieser Mann, der schnitt ihm das Haar ab. And then she called the Philistines. Und dann rief sie die Philister herbei. And she said, Samson, the Philistines are upon you. Samson, die Philister, sie sind über dich gekommen. And one of the saddest verses in the Bible. Und eines der traurigsten Verse in der Bibel. I believe it's verse 19. Ich glaube Vers 19. Judges 16:19. Richter 16:19. It says, and Samson did not know that the Lord had departed from him. Und Samson wusste nicht, dass der Herr von ihm gewichen war. And watch this, and it says, and he was like every other person. Und war so wie jede andere Person. He was just an ordinary man. War nur ein ganz normaler Mensch. And they came and they took his eyes out. Und sie kamen und sie rissen ihm die Augen aus. Mighty Samson. Der mächtige Samson. He looked exactly the same. Er hat genauso ausgeschaut wie immer. He jumped up. Er stand auf. His hair was gone, but it doesn't matter. Das Haar war weg, aber es spielt doch keine Rolle. My muscles. Ich habe doch immer noch meine Muskeln. And he tried to hit them and they knocked him down. Und versuchte sie zu schlagen, aber sie erschlugen ihn. And he thought, what's going on? I have no strength. Was ist los? Ich habe keine Kraft. The first thing they did is they gouged out his eyes. Das erste, was sie taten, ist sie stochen ihm die Augen aus. They gouged them out. Sie haben sie ausgestochen. Stuck something. They didn't do it carefully either. Nicht vorsichtig. They didn't like operate like, excuse me. Okay, we're just going to take the eyes out. Don't move. Vorsichtig, nicht bewegen. They just stuck something in there like a spoon and went plop and plop. Sie haben einfach etwas genommen wie ein Löffel und haben es einfach ausgerissen. And God was watching his son. Und Gott schaute zu wie sein Sohn. God was watching the one he loved. Gott schaut ihn an wie seinen Sohn, den ja liebte. Having his eyes gouged out. Wie ihm die Augen ausgerissen wurden. And maybe it was with a knife. Vielleicht mit einem Messer. Maybe a fork. Vielleicht mit einer Gabel. Who knows? Wer weiß? But it was horrific. Aber es war so schrecklich. Same thing happens to us. Und das Gleiche kann mit uns passieren. We underestimate. Wir unterschätzen. How supernatural we are. Wie übernatürlich wir sind. When we walk in the Spirit. Wenn wir im Geist wandeln. And we underestimate how supernatural we are. Und wir unterschätzen, wie übernatürlich wir sind. When we are resting in what Christ has done for us. Wenn wir ruhen in dem, was Christus für uns getan hat. And resting in what the Spirit is doing through us. Und wenn wir ruhen in dem, was der Geist durch uns wirkt. This is the secret of those who fear God. Und das ist das Geheimnis derer, die Gott fürchten. What we do effortlessly. Und was wir tun, das tun wir ohne Anstrengung. We worship effortlessly. Wir beten an, ohne eine Anstrengung. We fellowship effortlessly. Wir haben Gemeinschaft ohne Anstrengung. We are discipled effortlessly. Wir werden Jünger ohne eine Anstrengung. We minister. Wir dienen. And it's almost effortless. Und fast ohne Anstrengung. We're on a mission. Wir sind auf einer Mission. Effortless. Und es ist ohne Anstrengung. This is the secret of those who fear God. Das ist das Geheimnis derer, die Gott fürchten. And we come and we honor the Sabbath day. Und dann kommen wir und wir ehren den Sabbat. Effortlessly. Ohne Anstrengung. People say you're weird. You have to go to church. Leute sagen, du bist doch seltsam. Du musst in die Gemeinde gehen. No, I want to go to church. Nein, ich möchte das gerne. And then the parents can punish the children by saying, if you're not good, you won't go to church. Und dann können die Eltern die Kinder bestrafen. Wenn du nicht gut bist, dann wirst du in die Kirche gehen. Okay, Mom, I'll be good. Okay, ich werde gut sein. I want to go to church. Aber wenn du nicht artig bist, dann kannst du nicht in die Gemeinde this gehen. This is our secret. Das ist unser Geheimnis. That God puts in us to do these things. Dass Gott in uns hineinlegt, dass wir diese Dinge tun können. But the world comes along. Aber da kommt die Welt. And says, don't fear God. Da fürchte doch nicht Gott. Come on. Hey, na los. Don't be so convinced that God is so good. Sei doch nicht davon so überzeugt, dass Gott so gut ist. Look at me. Schau doch mich an. I see it, I go for it. Ich sehe es und ich nehme es mir. You have to pray about it. Du musst beten. Who's happier, you Na, or me? Wer ist der Glücklicher, du oder ich? Then we look at the unsaved. Und dann die Ungeretteten. And they begin to influence us. Die beeinflussen uns dann. And we begin to depart from rest. Und wir lassen uns da herausziehen aus dieser Ruhe. And we don't trust God. Und wir vertrauen Gott nicht mehr. And John 15:5. Johannes 15:4. If you abide in me. Wenn ihr in mir bleibt. That's rest. Das ist Ruhe. And my words abide in you. Und meine Worte bleiben in dir. That's worship. Das ist Anbetung. Ask what you will. Bitte, was du möchtest. And it will be done for you. Und es wird dir geschehen. And that's our secret. Das ist unser Geheimnis. But the world wants to take it away. Aber die Welt möchte es wegnehmen. This is why Nehemiah was so upset. Und deswegen war der Nehemiah so wütend. This is why he pulled their hair out. Deshalb riss er ihnen das Haar aus. You don't understand what's at risk here. Ihr versteht gar nicht, was ihr da riskiert. We're gonna lose the nation. Wir verlieren die Nation. What are you doing? Was macht ihr da? Your kids can't even speak Hebrew. Eure Kinder, sie können nicht mal Hebräisch sprechen. Your grandkids don't even know the heritage anymore. Eure Enkelkinder, sie kennen das Erbe gar nicht This mehr. Is contagious. Das steckt doch an. This will destroy everything. Das wird alles zerstören. And we don't realize. Und wir erkennen gar nicht. How many people that we've known in the last 21 years? Wie viele Menschen, die wir die letzten 21 Jahre vielleicht gekannt haben? That were an active part. Die ein aktiver Teil waren. Of the church for a season. Der Gemeinde für eine Zeit. They're not going to church somewhere else. Sie gehen nirgendwo mehr zur Gemeinde. They're back in the world. Sie sind zurückgegangen in die Welt. They have no eyes. Sie haben keine Augen mehr. They see nothing. Sie sehen nichts mehr. They don't worship the Lord anymore. Sie beten den Herrn nicht mehr an. They don't fellowship with believers. Sie haben keine Gemeinschaft mit Gläubigen. They know nothing of discipleship. Sie wissen nichts von Jüngerschaft or ministry or mission. Oder Dienst oder Mission. They got saved. Errettet wurden sie. They underestimated. Sie haben das unterschätzt. The power of the world. Die Macht der Welt. Love not the world. Liebt not nicht die Welt. The Apostle John said. Sagt der Apostel Paulus. Neither the things in the world. Noch die Dinge, die in ihr sind. If anyone loves the world. Wenn jemand die Welt liebt. The love of the Father is not in them. Dann ist die Liebe des Vaters nicht mehr in ihnen. For the things of the world. Denn die Dinge der Welt. The lust of the flesh. Die Lust des Fleisches. And the lust of the eyes. Die Lust der Augen. And the pride of life. Und der Hochmut des Lebens. These things are not from the Father. Diese Dinge sind nicht vom Vater. We need to be careful. Wir müssen da achtsam sein. So that we keep the secret of God. So dass wir das Geheimnis Gottes für uns bewahren. So that we don't do the same thing Solomon and Samson did. So dass wir nicht das gleiche wie Salomon und Samson tun. Our heart will be turned away from God. Unser Herz, es wird von Gott abgewendet werden. And it will be very, very unconscious. Und das wird so ganz, ganz für uns unbewusst gehen. We underestimate, wir unterschätzen, how supernatural we are. Wir unterschätzen, wie übernatürlich wir sind. That our love for the church is from the Lord. Unsere Liebe für die Gemeinde, sie kommt vom Herrn. It's not from us. Sie kommt nicht von uns. And if they can cut the root. Und wenn sie da die Wurzel abschneiden können. If someone can convince me to not be fed. Wenn jemand mich davon überzeugen kann, dass ich hier nicht mehr genährt werde. I will die. Dann werde ich sterben. And this is the Sabbath day principle. Und das ist das Sabbatprinzip. Come together. Kommt zusammen. It's wonderful to listen to a tape from the website. Es ist wunderbar, sich einfach eine Botschaft von der Webseite anzuhören. But it's something else to be present together. Aber es ist was ganz anderes, wenn wir hier versammelt sind. And you watch the influence of the world. Und schaut zu, wie der Einfluss der Welt ist. It comes against the Sabbath day principle. Und dieser Einfluss richtet sich genau gegen das Sabbatprinzip. And suddenly we're underfed. Und plötzlich sind wir unterernährt. And we start to starve. Und dann fangen wir an zu hungern. And we don't realize that we are getting weak in the spirit. Und wir erkennen gar nicht, dass wir da schwach werden im Geist. And we don't realize that the spirit is now being drained. Und wir erkennen gar nicht, dass der Geist da die Kraft entzogen bekommt. And we think things are like they always were. Und wir denken, dass die Dinge so sind, wie sie immer waren. Yeah, of course, the church. Natürlich die Gemeinde. Of course, yes. Ja, ja, ja. But they don't realize. Aber sie erkennen nicht. That desire was coming from the spirit. Dass doch dieses eigentliche Verlangen vom Geist kam. I was being fed the word. Und dass ich da genährt wurde durch das Wort. In Galatians 3. In Galater 3. And Paul said, "Tell me something." Paulus sagt, sag mir etwas. Did you receive the Spirit? Hast du den Geist empfangen? Through something you did or something you heard. Durch etwas, was du getan hast, oder durch etwas, was du gehört hast? It was something you heard. Es war etwas, was du gehört hast. And suddenly the Sabbath day principle is non-existent. Und plötzlich ist das Sabbatprinzip weg. People are undernourished. Die Leute, sie sind unterernährt. And when they're undernourished, they don't have the strength to stand against the flesh. Und wenn sie da unterernährt sind, dann haben sie nicht mehr die Stärke, gegen das Fleisch anzuhalten. Then they start going places they shouldn't go. Dann gehen sie an Orte, wo sie nicht hingehen sollten. And that becomes a habit. Und das wird zu einer Gewohnheit. Supported by worldly influence. Unterstützt durch weltlichen Einfluss. And then someone says, didn't you used to go to church? Und jemand sagt, gingst du nicht immer in die Gemeinde? I know you, you're from the church. Ich kenne dich doch, du bist von der Gemeinde. Oh yeah, the church. Ja, Gemeinde. Oh, ja. Yeah, I used to go there. Ja, da bin ich hingegangen. Yeah, they're wonderful people. They're wonderful. Oh, die sind so wunderbar. I should go back there again. Vielleicht sollte ich da mal wieder hingehen. And see what's happened? Und seht ihr, was da passiert no ist? No worship. Keine Anbetung. Fellowship. Keine Gemeinschaft, no discipleship, keine Jüngerschaft, no ministry, kein Dienst, no mission, keine Mission. And I'm just like Samson, und ich bin genauso wie Samson. I'm just like, Solomon, genauso wie Salomo. I'm blind, ich bin blind. Though I'm a child of God. Obwohl ich ein Kind Gottes bin. This is important, isn't it? Das ist sehr wichtig. To be aware of this. Dass wir darauf Acht haben. What is the secret of the Lord? Was ist das Geheimnis des Herrn? It is that we are resting in Him. Dass wir in ihm ruhen. And he is making us supernatural. Und er macht uns übernatürlich. Let's pray. Lass uns beten. Father in heaven. Vater im Himmel. Thank you for your word. Danke für dein Wort. And Lord, thank you for your spirit. Und danke für deinen Geist. That makes us supernatural. Der uns übernatürlich macht. The secret of the Lord is with those that fear you. Das Geheimnis des Herrn ist bei denen, die dich fürchten. Maybe there's somebody here this morning. Vielleicht ist heute jemand hier. You've never received the Lord. Du hast den Herrn nie empfangen. If you died this morning, wenn du heute früh sterben würdest, or on the way home today, oder auf dem Weg nach Hause, where would you go? Wo würdest du hingehen? Would you go to the Lord? Würdest du zum Herrn gehen? Pray with me. Bete mit mir. Say, God, forgive me. Sag, Gott, vergib mir. And cleanse me. Reinige mich. Receive me as your child. Empfange mich als dein Kind. I want to know your rest. Ich möchte deine Ruhe kennenlernen. I want to feel your spirit move in my heart. Ich möchte das spüren, wie dein Geist sich in meinem Herzen bewegt. I want to be like David. Ich möchte so sein wie David. Who knew you? Der dich kannte. God, forgive me. Gott, vergib mir. And cleanse me. Und reinige mich. Through Jesus. Durch Jesus. The Lamb of God. Das Lamm Gottes. And Lord, we pray this morning. Und Herr, wir beten heute früh. As we take your supper. Wenn wir jetzt das Abendmahl nehmen. That you would just bless us with your presence. Dass du uns segnest mit deiner Gegenwart. In a very special way. In einer ganz besonderen Weise. In Jesus' name. Und wir beten in Jesu Namen. Amen. Amen. Amen.